Hier ist der Londoner Rundfunk. Sendung in deutscher Sprache. Die Zeit ist 20 Uhr deutscher Sommerzeit. Hier ist unser Arbeiterprogramm. Bitte Vorsicht beim Abhören. Hitler will weiterkämpfen. Bis zum letzten Deutschen. Deutsche Arbeiter müssen wählen. Für Hitler sterben oder für Deutschland leben. Das später und bis heute wegen seiner Qualität hochgelobte deutschsprachige Programm der BBC hatte 1938 begonnen. Mit einer Rede des britischen Premierministers Chamberlain zur Münchner Konferenz um die Aufteilung der Tschechoslowakei. Dies war die erste Sendung. Ich gebe die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht auf und stelle meine Bemühungen um den Frieden nicht ein, solange noch eine Aussicht auf Frieden besteht. Ich bin ein Mann des Friedens bis in die tiefste Tiefe meiner Seele. Für mich ist der bewaffnete Konflikt zwischen Nationen ein Angsttraum. Aber wenn ich die Überzeugung gewinnen sollte, dass eine Nation entschlossen ist, die Welt durch die Drohung mit Gewalt zu beherrschen, dann fühle ich, dass Widerstand geleistet werden muss. Unter einer solchen Herrschaft würde für Menschen, die an Freiheit glauben, das Leben nicht mehr lebenswert sein. Während des Zweiten Weltkriegs bemühte sich die BBC in ihren nach Deutschland ausgestrahlten Sendungen um absolute Korrektheit in ihren Nachrichtensendungen. Das ist hier nicht vorführbar aus Materialgründen. Anderes ist leicht zu demonstrieren. Zu den Kommentatoren gehörte Hugh Carlton Green, der Bruder von Graham Green und spätere Generaldirektor des deutschen NWDR in Hamburg. 18. Oktober 1944 zur Einführung des Volkssturms. Der Vorhang ist aufgegangen über dem letzten Akt der deutschen Tragödie. Die heutige Bekanntmachung, dass alle deutschen Männer von 16 bis 60 Jahren zum Volkssturm aufgerufen und in den Kampf geworfen werden sollen gegen die Panzer und Flugzeuge der Alliierten, bedeutet, was von Anfang an kaum anders zu erwarten war, dass Hitler und Himmler beschlossen haben, das ganze deutsche Volk mitzureißen in einen selbstmörderlichen Untergang. Es war vielleicht Pech, dass Hitler die Sprache verloren hat, außer bei Begräbnissen. Wenn Hitler auch kein Feldherr ist, er ist immerhin ein Redner. Himmler, der seinen Platz einnehmen musste, ist keins von beiden. In der monotonen, ableiernden Stimme Himmlers klang der ganze alte Unsinn, den jeder Deutsche schon dutzendmal gehört hat, über die bösen Juden und Freimaurer, über die türkischen Demokratien und die blutbefleckten Bolschewisten. Genau das, was er ist. Wahnwitziger Unsinn. Der einzige Teil der Rede, auf den es ankam, die Ausführungen über die Maßnahmen zur Durchführung des Volksaufgebots, wurden mit der Stimme einer Maschine gesprochen. Es war ein Maschinenmensch, der es nicht einmal wagte, persönlich vor seiner Zuhörerschaft hinzutreten und der seine Rede durch eine Schallplatte übertragen ließ. Die BBC legte Wert darauf, im Unterschied zu den Amerikanern, dass für Deutschland bestimmte politische Sendungen und Kommentare deutlich nicht von deutschen Emigranten gesprochen wurden, sondern von eigenen Leuten. Mit gutem, aber gerade nicht akzentfreiem Deutsch. Modern muten heute noch BBC-O-Ton-Collagen von damals an. Hitler gegen Hitler von Marius Göring. Wir haben heute zwei Gäste im Senderaum. Zwei merkwürdige Herren. Der eine steht rechts von mir, der andere links. Und der eine sagt immer das Gegenteil von dem, was der andere sagt. Darf ich Sie, mein Herr, auf der rechten Seite einmal bitten, sich vorzustellen? Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und ausgelacht. So, und jetzt, mein Herr, Sie, wer sind Sie? Der andere Herr sagt, er ist Prophet. Und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen. So, Sie hüten sich vor voreiligen Prophezeiungen. Na, ich glaube, Sie kennen die beiden Stimmen, nicht wahr? Sagen Sie mal, Sie dort rechts, wie sind Sie hergekommen? Aus dem Krieg sind wir gekommen, ein... Aus dem Krieg ist unsere Geschichte... Einen Augenblick, Sie widersprechen sich ja. Aus dem Krieg sind wir gekommen, ein Glaube an einen Glauben. Aus dem Krieg ist unsere Geschichte... Halt! Aber warten Sie, wann habe ich das denn schon gehört? Ach, natürlich, das sagten Sie doch am 30. Januar 1939, wenige Monate bevor Sie in Polen einfielen. aber glaube an einen langen Brief. Ja, jetzt kann ich Sie mit Ihnen selbst konfrontieren. Darf ich einige weitere Fragen an Sie richten? Zum Beispiel über die deutsche Kriegsproduktion. Zunächst Sie. Sie auf der rechten Seite. Haben Sie Folgen dort, dass in der Mitte dieses gigantisches Materialkrieges ich auf großen Gebieten die weitere Produktion nur mehr einstellen konnte? Und nun, was sagen Sie dazu, Sie auf der linken? Und ich muss Sie auffordern, deutsche Völker zu Hause, arbeitet, schafft Waffen, schafft Munition, schafft Waffen und schafft wieder Munition. Merkwürdig. Ist da vielleicht etwas schiefgegangen?